Die Armutsdiskussion. Die Unterschicht in Deutschland steht, das gehört zur Definition einer Unterschicht, im Durchschnitt auch am unteren Ende der Einkommenspyramide. Einkommensarmut ist aber keineswegs ihr einziges und auch nicht ihr wesentliches Merkmal. Ein alternder Künstler, der von der Grundsicherung lebt, oder ein Student, der mit dem BAföG auskommen muss, gehören selbstverständlich nicht zur Unterschicht. Ob man Menschen, die in Deutschland das garantierte Grundeinkommen beziehen, als arm bezeichnet, ist eine Frage der Definition. Auf jeden Fall handelt es sich nicht um Armut im Sinne der Bibel, der christlichen Barmherzigkeit oder um Verhältnisse wie in den Slums der Dritten Welt, mit denen man in Deutschland üblicherweise Armut verbindet. Vor drückender materieller Not wird die Unterschicht in Deutschland durch das Arbeitslosengeld II und die Grundsicherung im Alter bewahrt. Der Empfänger von Grundsicherung oder Arbeitslosengeld II in Deutschland kann, nach den Standards des sozialen Wohnungsbaus, würdig wohnen, weil ihm Miete und Heizkosten erstattet werden, Krankenversorgung auf dem Niveau der gesetzlichen Krankenversicherung beanspruchen, sich sozial adäquat und unauffällig kleiden, sich gesund und vitaminreich ernähren und so der Gefahr von Übergewicht entgehen, seine Kinder vom Kindergarten bis zum Abitur unentgeltlich in öffentlichen Bildungseinrichtungen ausbilden lassen, mit dem Sozialpass, jedenfalls in Berlin, unentgeltlich alle öffentlichen Bibliotheken und Museen besuchen sowie erhebliche Vergünstigungen im öffentlichen Personennahverkehr nutzen. Arm sind Empfänger von Grundsicherung in Deutschland nur, wenn man Armut als politischen Begriff auffasst, der sich inhaltlich von seiner ursprünglichen und historisch überkommenen Bedeutung gelöst hat. Ein führender Ideologe der deutschen Armutsdiskussion, der Kölner Politologe Christoph Butterwegge, gesteht indirekt ein, dass Armut für ihn ein politischer Kampfbegriff ist und in umfassendem Sinne auf die Verminderung von Ungleichheit zielt. Butterwegge hat das Kunststück fertiggebracht, ein 350 Seiten starkes Buch über Armut in Deutschland zu verfassen, das zwar viele Zahlen, aber keine einzige konsistente Statistik enthält. Nach eigenem Bekunden glaubt er wie Churchill nur an Statistiken, die er selber gefälscht hat. Mit folgender Begründung entzieht sich Butterwegge einer empirisch gehaltvollen und messbaren Armutsdefinition. Zitat: Wer die Situation der Betroffenen ändern will, tut gut daran, die offiziellen, politisch einflussreichen und massenmedial vermittelten Armutsbilder zu beeinflussen. Nur wenn diese verändert werden, lässt sich auch die Armut verringern und verhindern, dass neue entsteht. Zitat Ende. Butterwegge ist damit ein typischer Vertreter jener Kaste von Wissenschaftlern, Politikern und Verbandsfunktionären, die Bedeutung daraus gewinnt, dass sie Armut in Deutschland extensiv definiert und intensiv beklagt. Mit der Selbstgerechtigkeit der moralisch Überlegenen bevölkern er und seinesgleichen die Talkshows, wo sie jene niedermachen, die es wagen, mit Daten und Fakten zu kommen. Das in Deutschland garantierte Mindesteinkommen ist nicht anstößig niedrig, sondern kommt den unteren Arbeitseinkommen anstößig nahe. Dies macht zwar das Absinken in die Unterschicht weniger schmerzhaft und die Unterschichtexistenz erträglicher, fördert allerdings auch das Wachsen und die Verfestigung dieser Schicht und ihre allmähliche Abkopplung von der übrigen Gesellschaft. Wenn eine ausgebildete Verkäuferin etwa 1200 Euro netto im Monat bekommt und die Arbeitslosengrundsicherung für einen Alleinstehenden bei rund 700 Euro liegt, dann arbeitet die Verkäuferin, berechnet auf das Nettoeinkommen über der Grundsicherung, die sie bekäme, wenn sie nicht arbeitet, für einen Stundenlohn von 3 Euro. Wenn man aber das Nettoeinkommen der Verkäuferin anhebt, gerät die gesamte Einkommenspyramide aus dem Gleichgewicht. Wenn ein junger, alleinstehender Arzt im Krankenhaus inklusive Bereitschaftsdienst etwa 2100 Euro netto im Monat nach Hause bringt, erscheint das Einkommen der Verkäuferin nämlich gar nicht mehr so niedrig. Was also sollte einen rational denkenden Bezieher des staatlich garantierten Mindesteinkommens veranlassen, sich auf dem Weg in den ersten Arbeitsmarkt wirklich anzustrengen? Wenn er die Möglichkeit hat, gelegentlich durch Schwarzarbeit Geld zu verdienen, wird er, solange er sich darauf verlassen kann, dass das staatlich garantierte Mindesteinkommen weder gekürzt noch gestrichen wird, erst recht keinen Sinn in solcher Anstrengung sehen. Es sei denn, er verfügt über ein ungewöhnliches Maß an intrinsischer Motivation. Das Materielle stellt für den Einzelnen aber gar nicht so sehr das Problem dar, sondern der Mangel an Herausforderungen. Wer sich den Anforderungen des Arbeitsmarktes nicht stellen muss oder noch nie gestellt hat, verliert mit der Zeit viele Kompetenzen, die im sozialen Umgang wichtig sind. Das gilt vor allem für jene, die die Arbeitslosigkeit nicht erst im höheren Lebensalter trifft und besonders für jene, die quasi in sie hineinwachsen. Und auch gesamtgesellschaftlich besteht das Problem einer zunehmenden Unterschicht nicht in den staatlich finanzierten Kosten ihrer Subsistenz. Die deutsche Volkswirtschaft ist noch auf lange Sicht reich genug, diese Kosten irgendwie zu tragen, sondern in der allmählichen gesellschaftlichen Abkopplung dieser Unterschicht und den Folgen, die daraus für das gesamte Staatswesen, seine gesellschaftliche Stabilität und seine Zukunftsfähigkeit erwachsen. Soweit die strukturellen Überlegungen. Der Blick auf die betroffenen Menschen, ihre Befindlichkeiten, Hoffnungen und Leiden, wird ganz andere Probleme offenbaren und kann durch solche Überlegungen nicht ersetzt werden. Umgekehrt gilt aber auch, dass Empathie und Mitleid kein Ersatz für strukturelle Überlegungen sein können.